Hallo meine lieben Freunde, Peter und Reinhard ist wieder zurück. Wir haben geredet über wer bin ich eigentlich und dass Peter, obwohl er Christ war, nicht gewusst hat, wer er war und sich dann eben in dieser Suche herauszufinden, wer er verloren hat. Ja. Er war schon verheiratet mit seiner lieben Lena, das war nicht schön für sie, hat er gesagt. Okay, wie ging es dann weiter? Wie kamst du dann an? Weil heute bist du ja weder ein getriebener Mensch noch einer, der depressiv ist. Was geschah da? Wie kamst du zu dem Punkt, wo du jetzt bist? In der kurzen Pause, wir nehmen ja gerade auf und haben zwischen den Sessions eine kurze Pause, fiel mir ein, dass mir ja gar nicht bewusst war, dass ich die ganze Zeit nach Identität gesucht habe. Weißt du, wann mir das so richtig bewusst wurde? Als ein Freund mich eingeladen hatte, mal mit ihm mitzukommen zu einer Veranstaltung, wo es darum ging, wer ich eigentlich bin. Wow, in Deutschland. Ja, das war in Deutschland. Und es war so intensiv, dass ich, weil ich einfach Dinge gehört habe, die ich bisher in meinem ganzen Leben nicht gehört habe. War das eine christliche Veranstaltung? Ja, das war eine christliche Veranstaltung. Und da hat der Mann darüber gesprochen, welche Identität hast du eigentlich? Und welche Identität hast du, wenn Jesus mit im Spiel ist? Und das ging so tief, ich konnte ja mit Jesus was anfangen. Nur war ich halt, wo ich war. In der Zeit, Peter, wo du in dieser, ich nenne es mal, Identitätskrise warst. Warst du dann noch in der Gemeinde? Oder? Durch die vielen Umzüge hatten wir diverse Wechsel vorgenommen gehabt, okay, auch von dem Ort her. Aber wir waren regelmäßig an einer örtlichen Gruppe halt angeschlossen. Mhm. Ja. Genau. Und trotzdem wusstest du nicht, wer du warst. Trotzdem wusste ich nicht, wer ich war. Und das war mir ja gar nicht bewusst. Mir wurde erst bewusst, weil das Suchen so ermüdend war. Es vergingen Jahre und dann kam halt diese Einladung zu dieser Veranstaltung. Das war eine Wochenendveranstaltung. Und an dem Wochenende brachen die Dämme. Es ist, finde ich, ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich kann nur sagen, dass mir so viel Identität zugesprochen wurde, dass ich es fast kaum aushalten konnte. Wow, ich liebe es. Es war... Ja. Mir wurde so viel Identität zugesprochen, dass ich es kaum aushalten konnte. Zugesprochen in dem Sinne, dass jemand, der mir viel bedeutet, und Jesus bedeutete mir schon immer viel. Also wenn jetzt zum Beispiel man mir gesagt hätte, die Lena denkt so über mich, es wäre ein Riesenunterschied. Jemand, der auf die Erde kommt, sein Leben für mich gibt und sagt, hör mal, das ist ein Beweis. Jetzt darfst du auch glauben, was ich sage. Ich habe mein Leben gegeben. Ich habe einen Preis für dich bezahlt. Jetzt kann ich dir sagen, wie viel du mir wert bist. Thema Wert wurde gelöst. Thema Annahme wurde gelöst, Thema Freiheit wurde gelöst, Thema innere Unruhe wurde gelöst und unzählige andere Themen. Und ich wusste nicht, wie mir geschah. Und ich dachte, das will ich. Wow. Und du gingst verändert nach Hause? Es begann etwas, was so radikal verändernd war. Und das ist gar nicht 20 Jahre her. So lang ist das gar nicht her. Wow. Das sind nur... Keine Ahnung, 5, 6 Jahre her. Wow. Was würdest du sagen, was ist die einzige Identität, die ein Christ haben sollte? Oder was soll unsere Identität sein? Weil Identität, also für mich Identität ist ja zu wissen, wer ich bin. Das ist für mich Identität. Wenn ich eine Identität habe, dann weiß ich, wer ich bin. Mhm. Wenn mir meine Identität gestohlen wurde, dann ist das, was ich bin, wurde mir genommen. Eine Identität, die nicht vergehen kann. Die so einen hohen Wert hat, dass nichts und niemand sie irgendwie antasten kann. Die einfach so, so bombenfest ist, dass ich mich da wirklich reinhängen kann. Dass ich mich wieder wirklich zurücklegen kann. Welche Bibelstelle würdest du sagen, beschreibt uns, oder welche Bibelstellen beschreiben eigentlich unsere Identität? Wo lernen wir? Wir sind ja nicht Coaches, wir sind ja Christen, Bibellehrer. Biblisch gesehen, woher von der Bibel können wir sehen oder lernen, wo wir unsere Identität herbekommen und wie unsere Identität auch richtig ist? Also vom Wort Gottes her. Überall da, wo wir neu beschrieben werden, in einer Person, in Jesus. Das habe ich damals ergriffen und da drin warte ich seitdem. Das heißt, 2. Korinther 5, Vers 17 muss ein Schlüssel sein. Neue Kreatur, ja. Ich bin in Christus eine neue Schöpfung. So, und das zu wissen, ist ein Neubeginn. Das musst du jetzt rausfinden. Was bedeutet das? Das Alte ist vergangen, jetzt geht etwas ganz Neues los. Das muss ich entdecken. Und dieser Hunger wurde angezündet. Wow. Also wenn ich von Identität rede, mir ging es ja auch ähnlich wie Peter. Ich war ja im Jahr 2001, da habe ich Gott schon viele Jahre gedient. Ich ging 1982 auf die Bibelschule, aber zuvor war ich schon im vollzeitlichen Dienst. Aber ich habe meine Arbeit aufgegeben, damals im Jahr 1980. Und im Jahr 1980, mit 19 Jahren, da ging ich dann auch in den vollzeitlichen Dienst. Wurde dann von der Gemeinde angestellt und habe von dort an eben begonnen, auch Gott zu dienen. Und dann ging ich nachher erst auf die Bibelschule nach England, kam zurück nach Österreich, gründeten dann Gemeinden, lebten auch in verschiedenen Orten, predigten in verschiedenen Orten das Evangelium, haben einige Gemeinden aufgebaut, arbeiteten mit Drogenabhängigen, haben Bibelschule aufgebaut, haben Jugendcamps gemacht, haben viele Sachen gemacht. Und damals, im Jahr 2001, da kam ich in eine ganz große Krise. Also wir kamen in eine ganz, ganz, ganz, ganz große Krise, wo plötzlich über Nacht, so schien es, alles endete. Also die Krise eures Lebens oder deines Lebens? Das war bis dahin sicher die Krise meines Lebens, ja. Ja, wo einfach... Und das ist auch eine lange Geschichte, die will ich hier nicht breit treten, ist auch gar nicht notwendig. Wo Gott auch sagte zu mir, Reinhard, ich möchte nicht, dass ihr irgendetwas tut, um euch zu verteidigen, auch nicht irgendetwas tut, um das zu retten, was ihr aufgebaut habt. Hände weg, einfach Hände weg. Ich möchte nicht, dass andere Menschen verletzt werden durch das, was ihr jetzt durchgeht. Ich kann mich erinnern, dass der Herr zu mir damals gesagt hat, ein Hirte legt sein Leben für die Schafe nieder. Die müssen jetzt die Schafe wichtiger sein als das eigene Überleben. Und unsere Krise war damals so tief, dass eigentlich ich fiel in die tiefste Depression, die man sich vorstellen kann, tiefste Depression. Und ich konnte 6 Monate lang nichts mehr denken außer Selbstmord. Ich wachte morgens auf mit Selbstmordgedanken. Ich plagte mich den ganzen Tag mit Selbstmordgedanken und ging abends mit Selbstmordgedanken ins Bett. Und in dieser Zeit der unwahrscheinlichen Krise, da kam eine Frage von mir von Gott. Ich konnte immer noch seine Stimme hören. Das war echt interessant. Ich war verwirrt, ich war konfus, ich war depressiv. Ich habe mich geweigert, irgendwo prophetische Worte weiterzugeben. Denn ich war auch zutiefst verletzt. Mir war damals sehr, sehr klar, eines der gefährlichsten Dinge im Reich Gottes ist ein verletzter Prophet. Das ist höchst gefährlich. Also die Kombination verletztes Herz und prophetische Gabe, die ist eine ganz gefährliche Sache. Und damals habe ich zum Glück das erkannt und intuitiv habe ich gesagt, okay, ich werde mal nichts machen. Ich gebe nirgendwo niemand ein prophetisches Wort weiter. Und dann kam die Frage vom Herrn, wer bist du? Und ich konnte die nicht beantworten, Peter. Ich wusste, Weißt du, ich habe ja etwas gelernt. Und zwar, Gott ist ja allwissend. Und Gott stellt uns nie eine Frage, um etwas herauszufinden, sondern er stellt uns immer eine Frage, weil er uns unser eigenes Herz zeigen will. Denn Gott weiß ja die Antwort auf die Frage. Wenn Gott gesagt hat, Adam, wo bist du? Der wusste ja genau, wo Adam war. Es ging ja um Adam und Adams Herz, nicht um Gottes Information. Und von dem her wusste ich auch, Gott braucht keine Information. Jetzt geht es um mein Herz. Und dann habe ich angefangen, versucht, die Antwort, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Und ich konnte sagen, Prophet bin ich, aber ich wusste, das war nicht die Antwort, die Gott wollte. Dann wusste ich, ich konnte sagen, Bibellehrer bin ich, aber ich wusste auch, das war die Antwort nicht, die Gott wollte. Mhm. Ich konnte sagen, ich habe ein Gemeindenetzwerk aufgebaut, aber auch das war nicht die Antwort, die Gott wollte. Ich habe mit Drogenabhängigen gearbeitet, ich habe Pflegekinder aufgenommen. All die Antworten, die ich ihm geben konnte, hatten tun zu dem, mit dem, was ich getan habe, nicht mit dem, was ich war. Und die Fragen auf Gottes Antwort, wer bist du? Die Antwort auf die Frage. Jede einzelne Antwort auf die Frage von Gott, wer bist du, hatte zu tun mit dem, was ich getan habe. Und wenn du das weggenommen hast, was ich getan habe, wusste ich nicht mehr, wer ich war. Da wusste ich nicht mehr, wer ich war. Das war wann während den 6 Monaten? Relativ am Anfang, oder? Das war, ja, na, halb, so, vielleicht halb drinnen, ja. Und dann hast du das Schritt für Schritt rausgefunden, oder? Weißt du, was ich selber gesagt habe? Egal wie depressiv ich bin, ich werde jeden Tag Jesus danken. Nee. Ja. Wow. Ich habe jeden Tag unwahrscheinlich viel Zeit verbracht, nur Jesus zu loben und ihm zu danken, mich selbstmordgefährdet und depressiv gefühlt. Trotzdem, ich habe mich rausgelobt aus der, rausgelobpreist aus der Depression. Wow. Wie du da rauskommst, habe ich noch nie gehört. Weißt du, es gab es Menschen auch, die da eine Rolle spielten. Einer der Schlüsselpersonen war ein Mann namens Charles Stock. Charles Stock ist heute noch ein Mann, Life Center Harrisburg, eine Top-Gemeinde, tolle Gemeinde, Top-Gemeinde, Riesengemeinde. Und Charles und Anne, die sind Freunde von uns seit mehr als 30 Jahren. Und Charles kam nach Wien und saß in meinem Wohnzimmer. Die Jungs haben geschlafen. Charles, Ann, Debbie und ich verbrachten eine Nacht im Wohnzimmer. Und ich habe zum Charles so oft gesagt und seiner lieben Frau Ann, ihr zwei, ihr wart der Wendepunkt, ihr zwei, diese Nacht bei uns im Haus, in unserer Wohnung zu verbringen, ihr zwei wart der Wendepunkt. Da wusste ich, es gibt doch wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Das war unbeschreiblich. Also Debbie und ich beide, wir hatten eigentlich nicht mehr viel Hoffnung. Wir waren beide tiefst depressiv und wirklich, es war ganz schlecht. Und als Charles und Anne diesen Abend mit uns verbrachten, einfach uns so liebten, weißt du? Und ich kann mich erinnern, die Anne, die ist so eine außergewöhnliche Person. Ich kann mich erinnern, wie die Ahn einfach immer wieder über den Tisch gegriffen hat, mich bei der Hand gehalten hat und gesagt hat, Reinhard, auch das wird Gott verwenden. Reinhard, auch das wird Gott verwenden. Auch das wird Gott verwenden, weißt du? Das war ein Wendepunkt in unserem Leben. Und der wir sind bis heute diesen zwei Personen so dankbar. Und dann wusste ich, weißt du, ich wusste, wenn ich jetzt mal die mein Identitätsproblem nicht löse, ich wusste, auch wenn ich wieder einen irgendwelchen großen Dienst aufbaue, dann irgendwann sitze ich im gleichen Mist. Ich sitze im gleichen Mist, was ich getan habe. Ich habe zu Debbie gesagt, ich nehme ein Jahr und mache nichts. Ein Jahr. Leute haben zu mir gesagt, du bist verrückt. Wie wirst du die Familie erhalten? Du hast zwei kleine Kinder. Unsere Jungs waren in 2001, die waren ja damals 11 und 13 Jahre alt. Die haben gesagt, wovon wirst du leben? Wie zahlst du die Miete? Wie sollst du ernähren? Ich habe damals gesagt, Gott wird mich versorgen. Ich mache jetzt 12 Monate nichts, außer das Problem zu lösen, wer bin ich? und ich habe 12 Monate nichts gemacht. Bin jeden Tag früh bin ich raus bei der Tür, habe den Hund mitgenommen, die Bibel mitgenommen. Bin raus und bin am Nachmittag wieder zurückgekommen, am späten Nachmittag. War den Tag nur draußen. Wow. Als ob jemand den ganzen Tag arbeiten geht, war ich den ganzen Tag nur mit dem Hund draußen in den Feldern, in den Waldern, habe mich auf den Parkbank hingesetzt mit meiner Bibel, den Hund neben mir liegen, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wow. Wer bin ich eigentlich? Du scheinst es rausgefunden zu haben. Darüber reden wir das nächste Mal.